يلفحني ويسعر من براكيني. Jetzt sagt die Sache, wenn es jetzt eine Schwester hier, Schwestern sucht, oder ein Bruder hier, eine Schwester hier Schwestern sucht und sagt, bitte, hier ist meine E-Mail-Adresse, ja, meldet euch und postet das hier allgemein. Subhanallah. Woher willst du wissen, wer hier im Raum ist? Woher willst du wissen, wer hier im Raum ist? Ein Bruder mit schwachem Iman oder ein Munafiq oder ein Fasiq oder ein Kafir nimmt deine E-Mail-Adresse, ja, und tut dir Sachen schicken, die du nicht willst, oder tut dich belästigen. Wie kann eine Schwester einfach so ihre Telefonnummer oder ihre E-Mail-Adresse oder was weiß ich einfach so hier posten? Wie geht das? Ja, eine Schwester, setz ein bisschen wachsam. Du musst daran denken, was du tust. Postest einfach so deine E-Mail-Adresse hier. Auf jeden Fall, ja, nee, du musst ein bisschen wachsam sein. Wir müssen ein bisschen aufpassen, auch aus Sicherheitsgründen. Ja, kommt der Bruder rein und sagt, Wallahi, ich suche Brüder auf dem Manhaj und Sheikh Osama und Taliban, und habt ihr heute gesehen, was passiert ist und das? Achi, wo bist du? Wo bist du? Glaubst du, du sitzt hier in Tora Bora oder in Kandahar? Was glaubst du, du sitzt in Waziristan? Oder in Mogadischu? Oder in Bagdad? Oder in Diyala? Oder in Baquba? Wo bist du da? Was bringt sich das? Alle Leute haben Internet. Alle Leute können die Nachrichten sich schauen. Was postest du hier? Machst du ja nicht alle Geheimdienste auf dich aufmerksam? Hier bin ich. Auf jeden Fall, khair, inshallah. Schaut, inshallah, dass ihr aufpasst. Passt auf eure Sicherheit auf. Sagt nicht und merkt euch eine sehr schöne Regel in dieser Sache, die alle Brüder eigentlich auf dem Manhaj, die festen Brüder auf dem Manhaj verwenden. Die Information gibt man nicht so viel, wie man vertraut, sondern so viel, wie es nötig ist. Kein Problem, Achi. Eine Information. Du hast jetzt du kennst einen Bruder. Du vertraust ihm, du kennst ihm super alles. Und deswegen erzählst du ihm alles? Nein. Du erzählst ihm nur so viel, wie es nötig ist. Und nicht so viel, wie du ihm vertraust. Warum? Weil, was geht ihm das an? Diese Information, was du ihm jetzt gibst, kann eine Belastung für ihn sein. Und deswegen aufpassen und vorsichtig sein. Und die Information gibt man nur so viel, wie es nötig ist, und nicht so viel, wie man vertraut. Je nach Nutzen. Ja, hat er einen Nutzen davon? Braucht er diese Information? Kommt ein Bruder zu mir, oder zu irgendeinem Bruder? Dieser Bruder hat vor, er will morgen, inshallah, oder nächste Woche, er geht dort und dort und dort hin. Was geht mich das an? Warum erzählst du das? Willst du dem Bruder schaden? Ja, nicht, subhanallah. Ha? Und da kommt der andere, dieser Bruder ist dort und dort. Warum erzählst du sowas herum? Du schadest diesem Bruder. Du nutzt ihn nicht. Du schadest ihm islamisch und du sagst ihm, ha, hier von diesem Tawarit. Islamisch, weil dann Riyah in die Sache kommt und kein Ikhlas mehr da ist. Ha? Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, ha, wenn er zu Dschihad gegangen ist, hat er sich vermummt. Er hat gekämpft vermummt, damit niemand ihn erkennt. Sie haben, die Sahaba und die Salaf haben ihre Ibadah versteckt. Aus Angst vor Riyah. Und du tust dem Bruder, was gibt dir damit an? Oder das Schlimmere noch ist der Bruder, der erzählt selber und der erzählt überall, jeden. Und dann wundert sich der Bruder, wenn er verhaftet wird. Und dann wundert sich der Bruder, wenn er sein Reisepass abgenommen wird. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wenn Brüder einfach nur so zum Spaß Sachen reden, die nichts bringen. Und dann landen sie im Gefängnis. Aufwachen! Aufwachen und vorsichtig sein, was wir sagen. Vorsichtig sein, was wir tun. Wenn etwas nicht nötig ist, rede ich nicht. Aus, fertig. Ja, der Bruder wird sauer. Wallahi, soll der Bruder sauer sein. Wenn der Bruder nicht gelernt hat, dass er sich nicht einmischen soll in Sachen, die ihm nichts angehen, dann hat er Pech gehabt. Und das ist